Info361. Danke an alle, die mich unterstützt haben. Danke, dass ihr meine EP gekauft habt. Echt killer. Ich wollte noch ein paar Leute grüßen, ein paar Namen erwähnen. Yeah, was geht ab? Kiddas, Holgi, Harry, Elton, Gina, Juicy J, Miri, danke für alles. Josh, Chu Abu, die Homie, Velo One, my brother. Was geht ab? Barack Obama, Murat Osama, Mark, Imid, Pablo, Malte, Mafo, Kazim, Wenn und Sa für das beste Weed aus Berlin. Yeah, danke Cash Life Visuals, Beste für die Musikvideos, echt killer. Ja, yeah, man, kommen wir zu den Produzenten. Lady Supir, Volley Beats, ZAK. Danke für die Beats, Leute, echt killer. Hammerdinger. Danke Planet Earth Studios, fürs Mission und Master. Killer, Woodridge, ihr wisst Bescheid. HR, SAID, Kalusha, Yom, Elle, Magdalena, Kingshit. Danke Anne für alles. Meine Familie. Danke Mama, danke Abi, danke Baba, ihr seid die Besten. Und alle, die sich denken, warum hat er meinen Namen nicht gesagt? Genau dich grüße ich hiermit auch. UFO 361, ich bin raus.